bin sehr viel unterwegs und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man nicht immer zurück nach Hause an den Schreibtisch muss, um da seine ganzen Projekte wieder aufzuarbeiten, sondern dass man das so mobil unterwegs steuern und regeln kann. Gerade so die letzten Wochen und Monate war ich wirklich ganz viel unterwegs. Und heute früh bin ich jetzt hier in Wiesbaden angekommen und die Theaterleiterin war nicht da und die hat so einen schönen Glasschreibtisch. Und da habe ich mich an diesen Schreibtisch, da habe meinen Laptop aufgeklappt und habe gedacht, oh, wie schön ist das, mal einen richtigen Schreibtisch zu haben, an dem man sitzen kann. Also da klingelt auch schon wieder das Telefon. Ronald Griff, hallo. Das mobile Büro. Die Dienstleistungsgesellschaft verlässt die Bürohäuser. Ein Feature von Ulrich Land. Galli-Theater, Ronald Griff, hallo, ich grüße Sie. Ich rufe an wegen dem Präventionstheatertag in 4 Wochen in Geraberg. Das mag sein, ich habe das leider bei mir im Computer nicht so genau aufgeschrieben. Es kann sein, dass ich in der Zeile verrutscht bin. Ich habe hier 300 Schüler stehen und habe 4 Euro stehen. Haben wir das miteinander besprochen schon oder war das noch? Bereits jetzt leistet jeder zweite Mitarbeiter kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland über die Hälfte seiner Arbeitszeit an einem anderen Ort als dem Firmensitz. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos. Ich würde Sie auf jeden Fall noch mal zurückrufen. Der Büroangestellte, die Personalmanagerin, der Kommunikationsdesigner. Alle Welt trägt das Büro in der Westentasche mit sich rum. Und dann rufe ich Sie da auf jeden Fall zurück. Tschüss. Als selbstständiger Mensch, der Theaterprojekte bewirbt, da muss man einfach ganz flexibel sein, in ganz Deutschland, auch im Ausland. Und ohne Laptop und Telefon, ich würde gar nicht überleben können. Ronald Gräfe, Theatermanager und Schauspieler. Ich muss halt gucken, dass ich jede Minute effektiv nutze, um alle Sachen pünktlich fertig zu kriegen, rauszuschicken. Und da ist es unabdingbar, so viel wie ich unterwegs bin. Geht überhaupt gar nicht anders. Im gesamten Dienstleistungssektor nimmt die Zahl derer, die ihrer Arbeit im Homeoffice nachgehen, schwunghaft zu. Im Zuge der digitalisierten Telekommunikation greift die Arbeitswelt aufs Wohnzimmer aus. Das Büro im Zigarettenschachtelformat kommt mit in den Urlaub. Der Laptop richtet sich neben dem Kulturbeutel ein. Optimiertes Time-Management, größtmögliche Flexibilität, ständige Erreichbarkeit. Ich werde 10, 11 gewesen sein, als ich meinen Vater zum ersten Mal im Büro besuchte. Er hatte sich in der städtischen Krankenhausverwaltung zum Oberinspektor emporgearbeitet und nun ein eigenes Büro bezogen. Mit stolz geschwellter Brust thronte er hinter einem klobigen Schreibtisch. Rechts und links neben dem Fußraum Rollschränke mit diversen Schubläden. Schatzkisten, die mitten in diesem Hort wohlverwalteter Ordnung danach schrien, von kleinen Jungs erforscht zu werden. Insbesondere das oberste Schubfach des amtlichen Schreibtisches meines Vaters hat es mir angetan. Wusste ich jedoch diesen betörenden weihnachtlichen Marzipanduft verborgen, eingesperrt in jenem Blechfässchen mit weißem Papierkleber. Dieser entfaltete, mit einem Borstenpinsel aufgetragen, besagten unglaublich appetitlichen Geruch und musste einen einfach dazu veranlassen, den lieben langen Bürotag lang auf Deibel komm raus Papiere zusammenzukleben. Mit oder ohne Sinn und Verstand. Schönen guten Tag, Herr Ziege. Hier ist Katinka Riemann vom Festival of Friends e.V. Wir wollen da mit einer Märchentheatergruppe in die Türkei reisen. Und ich wollte fragen, was es da für Möglichkeiten in diesem Jahr gibt, dass wir da mit unseren Reisekosten unterstützt werden vom Auswärtigen Amt. Ja, gibt es da die Möglichkeit, dass wir da mit 4.000 Euro gesponsert werden? Herr Ziege, Augenblick, bei mir klingelt es am Telefon. Sigrun? Ja, ich weiß, die Termine vom Spielplan müssen bestätigt werden. Ja, ich rufe dich nachher zurück. Ich weiß, du brauchst das bis heute um 12. Ja, wir haben das auch schon alles zusammengestellt und du kriegst es in der nächsten Viertelstunde. Okay, ich melde mich per E-Mail. Bis dann. Tschüss. Herr Ziege, hallo. Ja, das tut mir sehr leid. Aber vielen Dank, dass Sie gewartet haben, Herr Ziege. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Das war gerade sehr, sehr wichtig. Gut, dann ist es doch am besten, dass ich diesen Antrag, den wir jedes Jahr ausfüllen, dass ich den ausfülle und ihn per E-Mail zuschicke und mich dann einfach nächste Woche nochmal melde. Sollen wir so verbleiben? Okay, Herr Ziege, gut, dann hören wir uns per E-Mail und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Tschüss. Als größter Vorteil des mobilen Büros wird in Befragungen von den betroffenen Arbeitnehmern immer wieder das selbstbestimmte Disponieren von Arbeit, Familie und Freizeit angeführt. Also mein allerletzter Arbeitgeber war Microsoft und ich war zuständig für ein bestimmtes Themengebiet in ganz Deutschland und wir haben sehr, sehr oft Telefonkonferenzen machen müssen und ich war sehr dankbar, dass ich das auch mit dem Smartphone machen konnte, weil ich dann zum Beispiel Unterlagen gleichzeitig angucken konnte. Anke Domscheit-Berg, Unternehmensberaterin und Netzaktivistin, unter anderem in der Piratenpartei. Und ich konnte zwischendurch auch mal in die Schule gehen, meinen Sohn abholen oder bei der Zeugnisausgabe sein, auch wenn es 14.30 Uhr war. Und war dann aber für Notfälle erreichbar. Und wenn ein Drama war, konnte ich ganz kurz und schnell eine E-Mail beantworten. Nicht mitten in der Zeugnisausgabe, aber zum Beispiel auf dem Weg dahin bleibt man halt mal stehen 3 Minuten, hakt das ab. Aber dafür konnte man wenigstens hingehen. Also für mich war das ein ausgesprochenes Freiheitsvehikel. Im Rücken meines Vaters der kolossale Aktenschrank. Eine Stehordnerwand, deren Lücken wie Schießscharten einer uneinnehmbaren Festung wirkten. Ordner, die mit kryptischen Zeichen versehen und augenscheinlich nach einem geheimnisvollen System arrangiert waren, das zu verstehen wohl nur meinem Vater gegeben war. Ein Umstand, der mir gehörig Respekt einflößte. Mein Vater, Herr über so viele Papiere, die, wie ich ahnte, mit Zahlen und Zeilen übersät waren und das Schicksal ganzer Universen lenken mochten. Die Idee des papierlosen Büros, die gibt es schon seit Jahrzehnten, ist bis heute nicht eingetreten. Weiterhin werden Wälder geholzt, um genügend Papier zur Verfügung zu haben. Rainer Geis, Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi in Südbaden. Das liegt einfach daran, der Mensch sichert sich gerne doppelt ab. Irgendwann könnte ja auch einmal ein elektronisches System abstürzen und da ist es immer gut, man hat noch ein Stück Papier im Schubkasten parat. Also ich glaube nicht dran, dass es das papierlose Büro in absehbarer Zeit zumindest gibt. Wiewohl die Piraten beispielsweise bedrucktes Papier grundsätzlich als Totholz geißeln. Unbestreitbar ist, dass der reduzierte Pendelverkehr zwischen Wohnvierteln und Bürotürmen eine nicht zu verachtende Ersparnis an CO2-Emissionen zeitigt. Spin-off-Effekt für den Klimaschutz. Und außerdem ist mit dem Homeoffice ein ebenfalls nicht zu verachtender Spareffekt für den Unternehmer verbunden. Die gerade in den Ballungszentren beträchtlichen Büromiet- und Nebenkosten werden auf den einzelnen Arbeitnehmer abgewälzt, der gleichsam dafür bezahlen muss, dass er arbeiten kann. Dass über den Heimarbeitsplatz ich selber halt auch Infrastruktur vorhalten muss, wie Arbeitszimmer, PC oder auch Telefon oder auch Internetverbindung, was natürlich auch ins Geld geht. Die Regelungen für die Vergütung von Homeoffice sind ganz unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die finanzieren Zimmer und Infrastruktur mit. Es gibt aber auch Unternehmen, die überlassen das den Mitarbeitern, wie er selber das finanziert. Im Herbst 2012 haben die Arbeitsagenturen die elektronische Akte eingeführt. Und seitdem werden die 22,2 Millionen Arbeitsverwaltungsakten eingescannt und stehen digital zur Verfügung. Durch die Einführung der E-Akte können pro Sachbearbeiter 15 bis 20 Meter Regalfläche eingespart werden. Außerdem lassen sich durch die E-Akte Verwaltungsvorgänge reduzieren und beschleunigen. Sie stellt mithin auch eine Maßnahme zum Personalabbau dar. Die mit der E-Akte eingefahrenen Effizienzgewinne werden vor allem Bürogehilfen, Boten und Archivare mit befristeten Verträgen ihren Job kosten. Diese können sich anschließend am anderen Ende der Arbeitsagentur anstellen, um Arbeitslosengeld zu beantragen und der Eröffnung einer E-Akte zuzusehen. Bei den Verwaltungstätigkeiten lassen sich Spareffekte nicht zuletzt auch über die Verlagerung ins Homeoffice erzielen. Wir haben natürlich auch viel in Teilzeit beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da ist Telearbeit wichtig. Boris Gordial, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Freiburg. Man möchte natürlich auch, und die Bundesregierung hat grundsätzlich natürlich bei allen Bundesbehörden den Wunsch an Einsparungen. Und deshalb müssen Effizienzgewinne erwirtschaftet werden. Auf Bundesebene rechnet die Arbeitsagentur mit einem jährlichen Sparertrag durch die E-Akte im dreistelligen Millionenbereich. Auf dem väterlichen Schreibtisch zog ein Utensil meine Blicke magisch an, das ich nur zu gern in Gang gesetzt hätte. Im grünlich-transparenten Kunststofffach dieser Maschine kringelten sich die Raspelspäne, die ihre von einer Handkurbel in Rotation versetzten Klingen abgestumpften Bleistiften abgenötigt hatten. Spuren also jener maßgeblichen Entscheidungen, die mein Vater zu treffen und zu verzeichnen hatte. Und die ihn als unangefochtenen Souverän in seinem Reich auswiesen. Also eine gute Bekannte, die Hebamme ist, hat mir mit großem Erschrecken erzählt, dass sie in ihren Kursen für werdende Mütter zunehmend erlebt, dass die Väter während dieser Kurse, während die werdende Mutter anfängt zu hecheln, ihre E-Mails checken und sie lassen sich nicht davon abhalten. Das hat was damit zu tun mit diesem Push, also dass ständig neue Nachrichten einlaufen können. Christoph Bartmann, Direktor des Goethe-Instituts New York und Autor des Buches Leben im Büro. Also diese permanente Neugier hinsichtlich irgendwelcher dienstlichen Kommunikation. Die Mitarbeiter sind Sklaven des Smartphones. Büro ist überall. Man kann sich dem kaum noch entziehen. Eine neue Stufe der Bürokratisierung des Alltags ist eingeläutet. Die geografischen Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen. Man kann die Bürotür nicht mehr einfach um 16.30 Uhr hinter sich zuziehen und hat Ruhe bis zum anderen Morgen. Das Smartphone immer am Mann. Die Arbeit ist omnipräsent, ragt immer mehr in den selbstbestimmten Lebensbereich, ins private Refugium. In der Wohnung zu arbeiten bedeutet, in der Arbeit zu wohnen. Was wir heute in Unternehmen sehr viel sehen, ist, dass allein die Möglichkeit, dass Mitarbeiter über Smartphone immer und überall erreichbar sind, egal ob sie gerade Abendbrot essen, am Strand liegen oder sonst irgendwas machen, auch dazu verführt, diese Möglichkeit zu nutzen. Und dann wird auf Seiten des Arbeitgebers halt oft gewisse Erwartungshaltung auch entwickelt. Ein massiver Druck, der aus einer sich veränderten Arbeitswelt entsteht, einer unglaublichen Intensivierung von Tätigkeiten, die dazu führt, dass ich Informationen haben muss, um überhaupt die Arbeit noch machen zu können. Günter Voss, Arbeitssoziologe, pendelt zwischen Chemnitz und München. Die vielen, vielen Projekte muss man irgendwie auf die Reihe kriegen und ich bin unendlich froh, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinem Smartphone diese vielen E-Mails, die ja tagtäglich kommen, einfach loszuwerden, sie wegzuarbeiten, zumindest sie durchzuschauen, ob irgendeine Katastrophe dabei ist. Kristallisationskerne dieser mobilen Kommunikationsschufterei, zu der die Büroarbeit mutiert ist, sind die Projekte. Alle Welt arbeitet in aller Welt gerade an irgendeinem Projekt. Besser gesagt, an mehreren Projekten gleichzeitig. Im Zuge dieser Projektkultur an unseren Arbeitsplätzen gibt es in der Tat eben keine wirklichen Pausen mehr. Und dann ist natürlich von Work-Life-Balance nur noch auf dem Papier die Rede. Das heißt, dass ich dann wirklich, während ich koche, vielleicht auch noch mit meinem Smartphone unterwegs bin, während ich mit meinem Kind Hausaufgaben mache, vielleicht gleichzeitig irgendwie noch eine Excel-Tabelle bearbeite oder sowas. Und das Projekt bringt einen hohen Grad von Identifikation desjenigen, der an dem Projekt arbeitet, mit der Sache selber mit sich. Das heißt, ich bin ständig auf dem Prüfstand, was den Projekterfolg angeht und so weiter. Und deswegen gibt es auch dieses Problem mit dem sich ausklinken, sei es auch nur zeitweise in der sogenannten Freizeit aus solchen Projektfortschritten. An der Rückseite überragte ein seltsames Gestell den Schreibtisch meines Vaters, wie der Ausleger eines Baukrans. Allerdings mit einem scherenförmig ausziehbaren Gestänge, an dessen Ende dieses schwarzschwere Bakelitgeschöpf hockte und aus lauter Langeweile hin und wieder klingelte. Der starksige Ausleger indes war so wackelig, dass man, um seinerseits mit spitzen Fingern die Wählscheibe in Schwung zu bringen, auf jeden Fall zwei Hände brauchte. Weshalb mein Vater diese Prozedur so selten als irgend möglich ausführte und lieber einen Laufburschen mit einer kurzen Nachricht auf den Weg schickte. Also das Smartphone hat sicher ganz entscheidend dazu beigetragen, dass wir jetzt immer im Büro sind. Die feindliche Übernahme der schöner Wohnenwelt durch schnöde Bürotätigkeiten mag für den einen eine Ab-, wenn nicht Entwertung der heimeligen vier Wände bedeuten. Der andere hingegen sieht darin das genaue Gegenteil. Eine Aufwertung der eigenen Hütte durch Funktionserweiterung. So umfassend, dass man eigentlich kaum noch eine Veranlassung hat, vor die Tür zu gehen. Besorgungen erledigen, das virtuell weltweit gespannte Einkaufsnetz, ein paar Mausklicks und der Paketdienst. Die Arbeit wickelt man via Tablet auf dem Kaffeetablett ab. Der Preis der neuen Bewegungsfreiheit in der Zeit, die man sich jetzt selber einteilen kann, ist eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Raum, den man praktisch nur noch aus Polstern wahrnimmt. Man kommt zwar rum wie nie zuvor, braust mit dem ICE durch die Republik, düst mit dem Jet durch die Welt, das Büro stets auf dem Schoß, aber alles im Sitzen. Der Körper ist stets in rechtwinkliger Stand-by-Position, was bezeichnenderweise fast nur von mehr oder weniger außenstehenden älteren Semestern problematisiert wird. Ausgesprochen selten aber von den aktiven Smartphonisten selbst. Sie zeigen sich begeistert von der Erweiterung des Aktionsradius im Sitzen. Weil das einfach grenzenlos flexibel ist, da kann ich meine Mails abrufen, meine Datenbank. Heute früh hatte ich es gerade wieder auch, da habe ich das Telefon piepsen gehabt, weil die nicht dran ging, da hat das Thema gepiepst. Nebenbei habe ich noch eine Überweisung gemacht, habe dann noch eine Mail geschrieben und es ist eine große Herausforderung. Aber umso wichtiger sind auch die Systeme in meinem Computer, die ich habe, wo ich Projekte systematisch plane. Also Ronald Gräfer. Und seine Theaterkollegin Katinka Riemann? Also hier heute waren wir in einem Café heute Morgen frühstücken und da war für uns das wichtigste Kriterium, ist dort WLAN oder nicht? Das hat die Frau bejaht, habe ich gesagt, wunderbar, dann bleiben wir hier und essen Frühstück. Also nebenbei haben wir Mails gecheckt, Projekte besprochen und Termine besprochen, genau. Das ist wirklich so, das Telefon ist immer an. Ist nicht einfach, ist eine große Herausforderung, aber bisher schaffe ich das alles gut so. Ich brauche mein Smartphone für ganz, ganz viele Dinge. Ich bin auch sehr viel unterwegs und das erleichtert mir die Verbindung aus Arbeit und Privatleben. Wenn ich zum Beispiel meine Arbeit unterbrechen kann und weiß, ich bin im Notfall, aber noch irgendwie erreichbar. Tote Zeit, herumsitzen, wenn die Bahn Verspätung hat oder am Flughafen auf das Flugzeug warten. Da ist so viel verschwendete Zeit, die ich produktiv nutzen kann. Und dann habe ich mehr Freizeit in der Zeit, wo ich mit Freizeit auch was anfangen kann. Gestern habe ich versucht, zusammen mit meiner Frau noch einen letzten Urlaubstag hier an einem See zu verbringen. Und wir sagen an diesem See. Und ich habe mindestens 10 Telefonate geführt und permanent E-Mails gecheckt, weil just an diesem Morgen ein großes Problem mit meinen Mitarbeitern entstand. Und es war unmöglich, dass ich mich da entziehe, weil dieser Tag war für die Katze. Also ich mache da keinen Unterschied zwischen Privat und Beruf. Also so ein Urlaub mit nur als Tourist irgendwo kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich irgendwo hinfahren will, dann mache ich da ein Projekt. Und das ist natürlich wieder mit Kommunikation und Aufwand und mobilen Büro verbunden. Stets unterwegs mit dem Büro in der Jackentasche. Der zeitgenössische Office-Nomadismus. Man reist der Arbeit hinterher oder mit ihr unterm Arm. Hat always on the way, immer gleich mehrere Projekte am Wickel. Also ich habe auch viel weniger Sachen, wenn ich überlege, bevor ich jetzt so viel gereist bin, was ich dafür Zeug. Aber es ist ja alles Gerümpel, man braucht es eigentlich gar nicht. Ich habe einen dieser riesengroßen Koffer, 90 Liter, da habe ich letztlich alle meine Sachen drin und meine Laptoptasche und mein Telefon. Und da bin ich jetzt seit Wochen unterwegs. Ich lebe gut, es geht mir nicht schlecht. Und ich habe letztlich echt alles in diesem einen Koffer. Mehr habe ich nicht und mehr brauche ich auch nicht. Wobei dieser Nomadismus für den, dessen E-Akte da durch die Weltgeschichte reist, durchaus nicht ganz unproblematisch sein kann. Wenn das Büro nicht mehr abgeschlossen hinter verschlossener Tür sich befindet, sondern im ICE oder im öffentlichen Nahverkehr und der Sachbearbeiter mit der Hausfrau oder dem Rentner Sitz in Sitz unterwegs ist, dann kann natürlich passieren, dass das eine oder andere an schützenswerten Daten überspringt. Und was mir selbst schon passiert ist, war, ich saß im ICE und habe einem Verkaufsgespräch eines Händlers gelauscht, der über Prozente, Skondi und Rabatte verhandelt hat mit Adresse und Betriebsadresse. Letztlich, als das Gespräch beendet war, bedankte ich mich für die vielen Informationen und es wäre dringend notwendig, hier klare Spielregeln auch vom Gesetzgeber zu fassen, damit Kunden und Verbraucher sicher sind, dass ihre Daten nicht in Straßenbahnen und ICEs spazieren gehen. Und damit der einzelne Mitarbeiter vor seinem flimmernden Display nicht von seinem Arbeitgeber die alleinige Verantwortung aufgebürdet bekommt dafür, dass die Daten nicht das Laufen lernen. Der Amtsschreibtisch meines Vaters war eine Zitadelle mit Wellen aus wohlgeordneten Akten und Papierstapeln. Ihr Innenhof, eine Freifläche von eher bescheidenen Ausmaßen, war das eigentliche Feld der Regierungstätigkeit meines Vaters. Hier fuhr er mit Rotstift Tabellen längs, stellte mit Bleistift selbst welche auf und unterzeichnete mit Füller amtliche Dokumente. Hier holte er zu seiner Lieblingshandbewegung aus, indem er mit den Fingern die Rücken der aufgetürmten Aktendeckel hinabratterte. Wie ich später erfuhr, ausschließlich die Stapel der abgearbeiteten Akten. Selbstzufriedenheit bis in die Fingerspitzen. das Telefon ist die letzten Tage auch wieder mehrmals runtergefallen, weil es im Dauerbetrieb ist, alles zersplittert hier, das ganze Display. Da wäre ich natürlich ganz schnell verrückt, wenn das Telefon nicht geht, weil da meine ganzen Daten drauf sind. Also ich bin auch einer jener Smartphone, ich gebe zu, wahrscheinlich Süchtigen, die ohne das Teil nicht leben können, die aber gleichzeitig stark genervt sind und angeödet sind von dem, was das Gerät, ich will nicht sagen, mich zu tun zwingt, denn ich könnte mich ja wehren, aber es gelingt mir nicht, mich zu wehren, also das, was das Gerät mir so suggeriert. Und ich will auch nicht dauernd diese 1000 kleinen Dienste von irgendwelchen Helferlein in Anspruch nehmen. Da wird mir viel zu viel voreingestellt und kanalisiert und empfohlen. Die Welt als Wille und App. Nicht wenige dieser Anwendungen dienen dazu, aus dem Büro ein Unterhaltungsinstrument zu machen. Das Arbeitszimmer wird zum Spielzimmer, das Office zum Cinema. Etwa die brandneuen Tablets und das Betriebssystem Windows 8 setzen einerseits darauf, dass sie sich besser in die Betriebssysteme der Unternehmen einbinden lassen, andererseits aber vor allem darauf, dass damit noch schneller virtuelle Spiele abgewickelt und noch komfortabler als bisher Filme angeschaut werden können. Das kann alles natürlich und findet ja offensichtlich auch jederzeit am Arbeitsplatz neben dem statt, was wir üblicherweise Arbeit nennen. Die Industrie hat sicher darin Spaß, Geräte zu bauen, die viel mehr können, als man zum Beispiel als Büroarbeiter eigentlich braucht. Ich frage mich, ob diese kleinen Zerstreuungen zwischendurch, ob das das Gleiche ist wie die wirkliche Erholung von der Arbeit. Sie manövrieren einen jedenfalls nicht in ein völlig anderes Reich. Auch zahllose Spiele-Apps bleiben den Wertmaßstäben der Bürowelt treu. Auch hier geht's um Leistung, um Schnelligkeit, Effektivität und Zielgenauigkeit. Insofern sind diese Kleinspielereien der Infantilisierung und der Medialisierung zugleich Instrumente der Totalisierung des Leistungsanspruchs. Und selbst das, was man als körperliche Entspannung pflegt, bleibt durchaus leistungsaffin. Insbesondere in den Fitnessstudios, wo immer eine Uhr mitläuft, ein Schrittezähler tickt, eine Gewichteskala aufleuchtet. Das mobile Büro passt also bestens zu dieser Fixierung auf Leistung, Effizienz und Flexibilität. Gerade die Unterhaltungs-Applications auf dem gleichen Gerät, auf dem ansonsten zähe Büroarbeiten erledigt werden, lassen Spiel, Spaß und Arbeit nahtlos ineinander übergehen und den User fröhlich und geschmeidig in die Selbstausbeutung gleiten, indem die Arbeitsleistung für ihn zu einem Genuss wird. Der Diensthabende der Dienstleistungsgesellschaft wird zum Genussarbeiter, wie Christoph Bartmann ihn in seinem Buch »Leben im Büro« nennt. Wobei ich den Genussarbeiter jetzt nicht unbedingt als denjenigen beschreiben muss, der so wahnsinnig viel Spaß an seinem Smartphone hat, da ständig dran rumfummelt. Es gibt einfach, ich würde fast sagen, einen ungesunden Grad der Identifikation mit meiner Arbeit beim Genussarbeiter. Diesen Begriff halte ich für einen Euphemismus. Das sind Menschen, die vielleicht manchmal auch ein Flow-Erlebnis haben, also ein Genusserlebnis bei der Arbeit, aber die einfach massiv unter Druck geraten. Man hat das Gefühl, es reicht nie. Und interessant daran ist, dass es nicht unmittelbar der Arbeitgeber oder der Chef ist, der dies formuliert, sondern dieses Gefühl macht man sich selber. Es reicht nie, es wird immer mehr. Und dann taucht natürlich die Technologie auf, über die wir jetzt reden, die zumindest das Gefühl erzeugt, ich könnte alles abarbeiten. Aber die Listen werden immer länger, sie werden nicht kürzer. Ein Projekt jagt das andere und man hat immer mehrere nebeneinander. Das entgrenzte Können ist das positive Modalverb der Leistungsgesellschaft, schreibt der Philosoph Byung-Chul Han in seinem Buch »Müdigkeitsgesellschaft«. Ich finde es weiterhin interessant, dass Burnout eine Krankheit ist, mit der man punkten kann. Also Burnout ist gesellschaftsfähig. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Burnout die Pathologie derjenigen ist, die einfach zu viel können, die deswegen auch unendlich leistungsbereit sind und die einfach an der Überlast ihrer Interessen, ihrer Neugier, ihrer Aufmerksamkeit für tausenderlei Phänomene zusammenbrechen, während Depression die klassische Bürokrankheit so der geduckten Menschen ist, die nicht ihre Kreativität zeigen dürfen, weil da irgendein autoritärer Chef ihnen das verbietet. Als wäre auch das ein Amtsakt, zog mein Vater plötzlich die mittlere Schreibtischschublade auf und warf den Stift, den er gründlich runtergewirtschaftet hatte, in den Schulkarton mit unzähligen Bleistiftstummeln. Abgegriffen, angekaut, dumm und dämlich gespitzt und dennoch nicht den Papierkorb überantwortet, sondern für die Ewigkeit aufgehoben. Stumme und stumpfe Insignien abgewickelter Vorgänge, Zeugnisse des Bienenfleißes eines untadeligen Staatsdieners. Das permanente Checken von E-Mails oder das permanente Benutzen von Apps ist abträglich meiner Konzentration, also der Fokussierung auf gleich welchen Gegenstand. Die Zeit wird fragmentiert in kleinste Einheiten, in denen man geradezu süchtig der nächsten Neuigkeit entgegenfiebert. Dass dieses Suchtleiden als Folge der Angst, den Anschluss zu verlieren, inzwischen weit verbreitet ist, dafür spricht die Tatsache, dass es von britischen Wissenschaftlern bereits auf einen wohlklingenden Begriff gebracht worden ist. Nomophobie, kurz für Non-Mobile-Phone-Phobia. Die Verbindung aus Arbeit und Privatleben, extreme Unabhängigkeit von Ort und Zeit meiner Arbeitsleistungserbringung, also für mich ein ausgesprochenes Freiheitsvehikel. Nach wie vor schwärmt Anke Donscheid-Berg für ihr mobiles Büro im Westentaschenformat. Obwohl ihre aufreibenden Jobs und der damit einhergehende Office-Nomadismus ihr über die Jahre bedrohliche Burnout-Attacken beschert haben. Es war schon ein sehr hoher Druck auf Seiten des Arbeitgebers. Zweimal hatte ich das durch, wo man das Gefühl hatte, man kann, egal wie viel man arbeitet, egal wie effektiv man arbeitet, man kann keinen einzigen Abend nach Hause gehen und weiß, man hat es für heute geschafft. Die To-Do-Liste ist immer unendlich, wird jeden Tag eigentlich länger und nie das befriedigende Erlebnis, so heute ist die Liste leer oder der Tisch leer oder die Mailbox leer, die ist nie leer. Und dauernd sind Sachen überfällig und trotzdem wichtig, was so einen gewissen Dauerstress hervorruft. Bevor sich das penetrant permanente Gefühl, nie fertig zu werden, ihrer vollends zu bemächtigen drohte, zog sie die Notbremse und machte sich als Unternehmensberaterin selbstständig, sodass sie ihre Zeit und ihr Engagement jetzt weitgehend selbstbestimmt disponieren kann und dem bereits angesprochenen größten Übel des Heimbüro-Virus entgeht. Wo oft auch so eine vorauseilende Dauerverfügbarkeit von Mitarbeitern entgegengebracht wird, die vielleicht nicht unbedingt sein muss. Aber ein Unternehmen denkt an seine Wirtschaftlichkeit und nimmt einfach, was es kriegen kann. Und da muss man halt sagen, bis hier und nicht weiter. Wenn aber die Verhinderung der vorauseilenden Dauerverfügbarkeit ausschließlich davon abhängt, ob und wie der einzelne Homeoffice-Mitarbeiter beim Chef die Notbremse zieht, bedeutet das eine totale Individualisierung der Verantwortung, der doppelten Verantwortung, für die Bürotätigkeit und für sich selbst. Wie überhaupt das digital mobile Büro ein Medium ist, das eine extreme Vereinzelungswirkung mit sich bringt. Einerseits, indem die Mitarbeiter nur noch selten auf ihresgleichen treffen und sich mit ihnen austauschen und solidarisieren können, und andererseits, indem sie als Einzelne auch für die Begrenzung ihrer Arbeitszeit selbst verantwortlich sind. Das erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht, jeden gewerkschaftlichen Erfolg, was den betreffenden Firmen und Behörden bestens in den Kram passen dürfte. Mit einem Aufbegehren der vorauseilend gehorsamen Smartphone-Bediensteten in ihren vereinzelten, übers Land verstreuten Jackentaschenbüros ist nicht zu rechnen. Ich habe die Befürchtung, dass wir schrittweise Souveränitätsrechte, die wir früher sogar am klassischen alten Büroarbeitsplatz hatten, aufgeben, in der illusionären Vorstellung, dass wir gleichzeitig unsere Spielräume erweitern. Während die Tablets und Smartphones als nimmermüde Bürogehilfen vorgeben, ein hohes Maß an selbstregulierter Arbeit zu ermöglichen, stellen sie in Wahrheit höchst wirksame Tools gegen die letzten Spurenelemente des Kampfes um Selbstbestimmung dar, sind der Inbegriff eines totalitären Verfügbarkeitsanspruchs. Dass es umso mehr in Sachen Dauerrufbereitschaft Regelungen wird geben müssen, die uns vor uns selber schützen, das hat sich selbst bis zur Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen rumgesprochen. Berlin. Es muss ganz klare Regeln innerhalb eines Betriebes geben, was Handykultur und Mailverkehr angeht. Diese Regeln müssen vom Arbeitgeber gesetzt, aber auch von den Beschäftigten gelebt werden, sagte Bundesarbeitsministerin von der Leyen. So wie es Arbeitsschutzmaßnahmen wie Bauhelme gebe, müsse es auch psychischen Arbeitsschutz geben. In der Freizeit sollte Funkstille herrschen, forderte sie. Nach einer DPA-Meldung vom 12. Juni 2012. Bis jetzt indes ist das ministerielle Einfordern ganz klarer Regeln nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Nur bei einzelnen Betrieben gibt es entsprechende Vereinbarungen. Der Betriebsrat bei Volkswagen etwa setzte Ende 2011 durch, dass nach Feierabend keine E-Mails mehr an die Blackberries der VW-Mitarbeiter verschickt werden dürfen. Ähnlich bei der Deutschen Telekom, wo ab einer festgelegten Uhrzeit keine E-Mails und Telefonate mehr an Mitarbeiter rausgehen. Eine allgemeinverbindliche, gesetzliche Regelung aber ist bislang nicht in Sicht. Dabei ist das Problem keineswegs neu. Laut einer Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien aus dem Jahr 2011 sind 88% der Berufstätigen auch außerhalb ihrer Arbeitszeit per Handy oder E-Mail erreichbar. Ich kenne noch keinen Tarifvertrag, wo der Beschäftigte belohnt wird, dass er ein Smartphone einsetzt. Leider ist es oft umgekehrter Fall. Ein gewisser Stolz ist ja beim Beschäftigten erkennbar, dass er jetzt das neueste und teuerste Smartphone vom Chef in die Hand gedrückt kriegt. Die Folgen werden im ersten Moment ja gar nicht bedacht. Ein Smartphone wird ja vom Chef nicht verschenkt, ohne gewissen Erwartungsdruck. Die ständige Erreichbarkeit führt zu erheblichen Problemen für die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Seit 1994 sind die Fehlzeiten aufgrund psychischer Leiden um 80% gestiegen, sagte ebenfalls im Juni 2012 DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Und sie forderte, das Arbeitsschutzgesetz durch eine Anti-Stress-Verordnung zu ergänzen. Unmittelbar vor der Mittagspause erhob sich mein Vater leise ächzend, schritt zum Fenster und gab aus einer birnenförmigen Gießkanne mit spitzem, überlangem Schnabel seinem Beamtengras, wonach es dringend verlangte. Eine Fürsorglichkeit, die dazu angetan sein mochte, der Grünlilie die Dimensionen eines Dschungels zu verleihen. Wären allzu ausufernde Triebe nicht spornstreichs von der flimmernden Heizungsluft verdorrt worden. Ich komme gar nicht hinterher, die Telefonate und die Mails alle zu beantworten zurzeit. Ich werde verrückt. Gerade ich habe, glaube ich, 100 Mails in meinem Postfach. Es war mal auf null und ich hatte nur 20 oder 25, die ich abarbeiten muss aktuell. Und zurzeit ist der Wahnsinn. Beschäftigte, die einer permanenten Verfügbarkeit unterliegen oder glauben, permanent verfügbar sein zu müssen, haben ein höheres Risiko, dem Burnout-Syndrom zu unterliegen, wie Arbeitnehmer, die verlässliche Regenerierungszeiten haben. So dass tatsächlich in der stationären und ambulanten psychiatrischen Betreuung immer mehr solcher scheinselbstständiger Arbeitnehmer Patient sind. Die Vereinzelungstendenz durch das Mobilbüro zeigt sich auch in der Tatsache, dass der digital angedockte Büromensch mit Burnout-Symptomen weitestgehend allein zurechtkommen muss. Er muss gegen sich selbst Regeln durchsetzen, wann er E-Mails öffnet und wann er es lässt. Wann er von den stets schwelenden Projektproblemen die Touchscreen-Spitzen Finger lässt, wie er sein Wochenende abschottet. Selbstschutz in absoluter Eigenverantwortung. Wegen Arbeitsüberlastung jedenfalls zu Hause krank zu feiern, wird für den Homo Homeoffice zum Teufelskreis. Denn je mehr er der Not des einfach nicht mehr Könnens gehorchend die Arbeit ruhen lässt, desto mehr staut sie sich auf. Wird zur Krake, die ihn geifernd durch die offenstehende Tür des Nebenzimmers angrinst. Hinzu kommt, dass der Homeoffice-Mitarbeiter ständig die Furcht im Nacken haben muss, man könne ihn als jemanden ausmachen, der dieser innovativen Technik und ihren Herausforderungen an die immerwährende Dienstfertigkeit nicht gewachsen ist. Die Angst vor einem solchen Outing mag auch einer der Gründe dafür sein, dass so irritierend wenig Kritik an der Allzeitbereitschufterei laut wird. Da klingelt auch schon wieder das Telefon. Galli-Theater, Ronald Griff, hallo? Ja, wunderbar. Das freut mich, dass Sie zurückrufen. Ich wollte wegen dem Präventionsjahrtag am Montag fragen. Das geht alles klar, oder? Super. Frau Scheller, ich freue mich ganz sehr auf Sie. Ich bin gerade noch im Gespräch. Bis später. Tschüss. Ja, und so geht es den ganzen Tag. Aber ich freue mich. Ich liebe die Arbeit. Ich liebe auch die Flexibilität und so. Aber es hat natürlich auch seine Grenzen. Manchmal bin ich auch echt dann fertig und denke, ah, es könnte mal Ruhe sein jetzt. Wenn wir jetzt proben oder so, ist auch schon vorgekommen, dass Ronald dann zum Beispiel ans Telefon gegangen ist, weil es war ein wichtiger Anruf, wo wir uns dann aber wirklich zwingen mussten und sagen mussten, okay, jetzt ist eine Probe, jetzt ist das Telefon aus, also jetzt wird nicht telefoniert. Aber das ist richtig, müssen wir uns richtig dazu zwingen. Gleich mal schwimmen zu gehen oder so. Aber es gibt schon auch stressige Tage. Da fällt es mir eben schwer, Zeit einzubauen, die es eigentlich bräuchte. Und wenn ich einfach heiß gelaufen bin. Aber selbst wenn es ins Schwimmbad schafft, ist das Handy nicht aus. Es wartet in der Umkleidekabine. Sodass dann eine Voicemail oder irgendwas reinkommen kann, also ist es auf jeden Fall an. Beim Spaziergang ist es auch an. Man ist versucht zu sagen, selbst schuld. Im Zeichen des mobilen Büros wird die gesamte Verantwortung für die Arbeitsorganisation, vor allem auch für die Beschränkung des eigenen Arbeitseinsatzes, komplett auf die Schultern des Einzelnen verlagert. Man kann sich nicht mehr auf gewerkschaftlich durchgesetzte und gesetzlich verankerte Bedingungen und Begrenzungen der Maloche verlassen. Denn wie gesagt, so etwas wie die gute alte Solidarität ist im Zuge der Atomisierung der Bürowelt in mobile Kleinsteinheiten exkommuniziert worden. Auch ich bin ein Smartphone-Benutzer und auch ich muss mich disziplinieren. Meine Disziplin beginnt, wenn ich zu Hause durch die Haustür komme, indem ich mein Smartphone ins Schuhschränkchen gebe und damit aus dem Auge, aus dem Sinne ist. Und damit habe ich Ruhe bis zum nächsten Morgen. Wo ich auch anfange nachzudenken, dass ich das auch versuche zu reduzieren und ausschalten will, aber das bei Weitem noch nicht hinkriege. Vielleicht fällt das Ausschalten auch deshalb so schwer, weil das Smartphone ein Machtinstrument ist. Ein Instrument der Selbstermächtigung. Zumindest dieses Produktionsmittel hat man in der eigenen Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Hand. Und Technik ist Macht, zumal neue Technik, zumal Kommunikationstechnik in der Kommunikationsgesellschaft. Und in diesem Sinne mag man versucht sein, den Erwartungsdruck ständiger Erreichbarkeit als Zeichen für die eigene Wichtigkeit zu werten. Dem sollte begegnet werden mit selbstbewussten Arbeitnehmern, die Grenzen setzen, weil damit sie ja auch verdeutlichen, wie wichtig sie sind, weil sie nicht immer verfügbar sind. Und ein Arbeitnehmer, der nicht immer verfügbar ist, nach dem sich ein Chef sehnt, hat doch einen viel höheren Stellenwert wie ein Arbeitnehmer, der immer verfügbar ist, weil das ist beliebig. Mit Vorliebe griff mein Vater in die, ich glaube, dritte Schublade des rechten Schreibtischrollschranks, förderte einen Holzkasten mit abgestoßenen Kanten hervor und schob den nach hinten wegkippenden Deckel auf. Darunter ein blaugrüner Fächer aus ungezählten DIN A6-Kärtchen. Diesen Kartenfächer ratterte mein Vater mehrfach vorwärts und rückwärts durch. Ein Daumenkino, mit offenbar höchst entspannender Wirkung. Nach ein paar Minuten jedenfalls schloss er den Karteikasten wieder, ohne eine einzige Karte wirklich angesehen, geschweige denn herausgenommen und bearbeitet zu haben. Immer mehr Versicherungen verabschieden sich vom eingestellten hauptberuflichen Versicherungsvertreter und switchen um auf freie Mitarbeiter. Dafür müssen sie keine Büros mehr vorhalten. Da kann der freie Mitarbeiter vom Auto aus sozusagen per Laptop den Versicherungskunden beraten, betreuen über E-Mail. Rainer Geis, Verdi Südbaden. Damit geht natürlich für den Vertreter selber der Sozialkontakt verloren, sich auszutauschen über schwierige Fälle mit Arbeitskollegen. Ich bin Freelancer, ich bin allein unterwegs, ich trage aber auch die Kosten für das administrative Abwickeln. Damit spart die Versicherung Geld und der Arbeitnehmer übernimmt sozusagen Kosten und Risiko des Unternehmers. Die Verlagerung des Büros ins Unterwegs hält an und scheint ihren Zenit noch längst nicht erreicht zu haben. Doch erste zarte Pflänzchen gegenläufiger Bewegungen keimen auf, die offenbar dem Bedürfnis nach klar abgegrenzter Arbeit geschuldet sind. Während allenthalben die Segnungen der Mobile Workforce gepriesen werden, zeigt sich einer aktuellen Studie der TU Berlin zufolge, dass die meisten Heimarbeiter, beispielsweise der Kreativwirtschaft, irgendwann, meist mit steigendem Professionalisierungsgrad, denn doch ein Büro außerhalb der eigenen vier Wände installieren. Gerade die junge Generation der Bürohengste steht dem Homeoffice-Boom eher skeptisch gegenüber. Und manch einer hegt die Befürchtung, noch mit dem flinkesten aller Smartphones abgehängt, sozial isoliert zu sein. Dann ist man halt natürlich auch weit ab vom ganzen Informationsfluss. Alexander Heini, Teamleiter in der Arbeitsagentur Freiburg. Die Neuerungen der Bearbeitungsweise, das ist doch relativ wichtig, dass man irgendwo noch dranbleibt an der Information und dann nicht irgendwann von zu Hause aus die Arbeit so macht, wie man es vor 20 Jahren getan hat. Viele fürchten, ohne persönlichen Kontakt zu Kollegen, ohne gemeinsame Sitzungen, Flurfunk und Kantine, kein Vertrauen in die eigene Arbeit zu gewinnen. Das mobile, das entgrenzte Können ist stets mit der Angst vor dem Scheitern verbunden. Denn es ist und bleibt eben auch mit einem noch und nöcher mit Apps ausstaffierten Hightech-Phone beim besten Willen nicht realisierbar. Neben Tintenfass und Brieföffner, Papier-Etui mit Spitzermesserchen, Löschpapierroller, Durchschlagpapier und Tippex-Zettelchen zog mich vor allem ein schwarz emaillierter, runder Metallständer in seinen Bann. Er lugte auf der linken Schreibtischhälfte meines Vaters zwischen zwei halbhohen Aktenriffs hervor und hing eine Batterie verschiedenster Stempel sternförmig in den Büroalltag. Eine einzige Einladung, in rasendem Tempo stapelweise Papiere mit hoheitlichem Siegel zu adeln und mich selbst in den Stand des regierungsgewaltigen Herrn über die Vorgänge zu versetzen. Arbeitnehmer, die zu Hause sitzen, können sie nicht mit Kollegen austauschen, können nicht in den Ideenwettbewerb gehen um die besten Lösungen, die oft bei der Kaffeemaschine oder im Flurfunk stattfinden. Und das ist auch nicht ersetzbar durch Telefon oder durch Telekonferenzen, weil das persönliche Gespräch nach wie vor das Kapital vieler Unternehmen ist. Deswegen ist das Homeoffice immer nur die zweitbeste Lösung. Da sich aber bislang noch jede Technikinnovation, die ein gerüttelt Maß an Annehmlichkeiten zeitigte, als erheblich stärker erwiesen hat als der starke Arm, der alle Räder stillstehen lassen will, wird das mobile Büro mit seinen Verlockungen und seinen Bürden wohl nicht mehr aus der Welt zu schaffen sein. Das mobile Büro. Die Dienstleistungsgesellschaft verlässt die Bürohäuser. Ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Lisa Jobt, Mareike Hein, Hüseyin Michael Cirpici und der Autor. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Anne Bartel. Regie Susanne Krings. Redaktion Hermann Theissen. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2012.